Ich stehe am Rand der Plattform auf der Pyramide des Tempels der Inschriften auf der äußersten Ecke in Richtung des Palastes. Von hier aus kann ich die wenigen ausgegrabenen alten Maya-Bauten Palenques überblicken. Nur der kleine Ballspielplatz versteckt sich hinter dem Palast. Hinter mir, noch kilometerweit in den Urwald hinein, liegen die unberührten Gebiete der alten Maya-Stadt. Auch der Tempel des schönen Reliefs, nur 100 Meter den Hang in den Dschungel hoch, ist längst wieder zugewachsen. Und vom schönen Relief ist nur der letzte gerade noch erkennbare Rest eines Jaguarkopfes geblieben. Wir kennen es nur noch aus zwei Zeichnungen des vorigen Jahrhunderts. Was ich sehe, sind nackte Gerüste, die nicht mehr tragen, was sie einmal zeigten, und die wenigen Bruchstücke, die von dem einst Sichtbaren geblieben sind. Alles begraben unter dem Schutt falscher Wörter, falscher Begriffe, falscher Vorstellungen. Ganz rechts, auf drei kleinen Hügeln, gleich am Rande des Urwalds, die Gruppe der drei Kreuzestempel, deren flache Relieftafeln uns erhalten geblieben sind. Die gekreuzte Sonne und die beiden Anbetungen des Kreuzes, des Belaubten und des Unbelaubten, dessen Zeichnung von Catherwood eine beliebte Illustration in Büchern über die Maya ist. Ich sehe die nackten Mauern des Palastes, in dessen sogenannten falschen Gewölben John Stevens und Frederick Catherwood während ihrer Erkundung der Ruinen ihr Lager hatten und abends beim Licht zusammengebundener Leuchtkäfer Zeitung lasen. Aus den Zeichnungen Catherwoods und den Beschreibungen von Stevens lässt sich einiges über den Stuck entnehmen, der diese Wände bedeckte. Stark hervortretende Ornamente und Figuren aus dickem Kalkstuck, durch einen Pflanzenzusatz langsam trocknend und dabei bearbeitet und mit feinen Ziselierungen überzogen, mit den heiligen Farben Rot, Schwarz, Weiß, Gelb und Blau bemalt. Das heute Sichtbare könnte dem Anblick eines Maya-Tempels nicht unähnlicher sein. Der quadratische Turm des Palastes war ein Venus-Observatorium. Wozu die großen Räume und Innenhöfe dienten, ist unbekannt. Ich sehe zur Ebene hin die nördliche Gruppe, deren relatives Alter man ungefähr zu kennen glaubt. Und gleich daneben den Tempel des Grafen, der auch nur so heißt, weil der selbsternannte Graf Waldeck zwei Jahre dort wohnte, während er die überwachsenen Gemäuer nach Beweisen für die ägyptische Herkunft der Maya durchstöberte. Ich stehe vor dem Tempel der Inschriften, dessen Tafeln einen der längsten in Stein geschriebenen Maya-Texte aus 620 Glyphen enthält. Von den Zeichen der Zahlen und der astronomischen Einheiten ist eine Bedeutung bekannt, dank des Berichtes von Diego de Landa. Die anderen schweigen. Unter mir, tief in der Pyramide, das erst 1952, nach vier Jahren schwerer Arbeit ausgehobene sogenannte Königsgrab. Die nackte Mumie des alten Maya liegt noch dort unten in der ausgeräumten Kammer und wird von Fledermäusen bewacht. Die Schätze, die über 1000 Jade arbeiten, die Jademaske, die jadeüberkrustete Krone, die Brustplatten, Armbänder, Fingerringe, Halsketten, alles Jade. Das Skelett war über und über mit Jade bedeckt, je ein Jadestück in Mund und den beiden geschlossenen Händen. In einer Kammer, vor deren festgefügter Mauer eine gewaltige Perle hing, das alles liegt wohlverwahrt im Museum in Mexico City.